Verrückt und verschreckt. Wissen nicht einmal, ob sie überhaupt menschlich sind oder was, irgendwelche Geschöpfe. Fressen Abfall, trinken Säure und heulen bei Nacht. Rennen nackt durch die Straßen unter dem Mond und scheißen auf Autos und ficken im Rinnsal. Manche versuchen ja, sie zu erschießen, nur sie sind schwer zu treffen. Und man kann sie nicht noch mehr verängstigen, als sie sowieso schon sind. Das ist das Problem.